Auf meinem Planeten ist es schön. Komm doch mit mir, oder willst du weiterhin nur Sterne sehen? Ich nehm dich mit zu ihnen rauf in die Unendlichkeit. Dachtest du, ihr seid allein? Auf meinem Planeten ist es schön. Komm doch mit mir, oder willst du weiterhin nur Sterne sehen? Ich zeig dir gern den Weg, zeig dir, wo mein Raumschiff steht. Komm mit auf einen besseren Planet. Auf meinem Planeten ist es schön. 1000 Jahre Krieg, doch mittlerweile haben sich alle Könige versöhnt. Alle Trümmer weggeräumt, jeden Hass ins All verbannt. Alle Grenzen aufgemacht, nur noch Liebe in jedem Land. Wir werden alt, viel älter als du. Wir kennen euch schon lange, schauen euch schon lange zu. Wir machen Wettspiele, was wird bei euch morgen passieren? Reisen in die Zukunft, können also nicht verlieren. Sind euch einfach überlegen. Doch gut drauf, willst du mit mir gehen? Hier wird es dir ganz sicher gefallen, besser als dort, wo du jetzt bist. Oh. Auf meinem Planeten ist es schön. Komm doch mit mir, oder willst du weiterhin nur Sterne sehen? Ich nehm dich mit zu ihnen rauf in die Unendlichkeit. Dachtest du, ihr seid allein? Auf meinem Planeten ist es schön. Oder willst du weiterhin nur Sterne sehen? Ich zeig dir gern den Weg, zeig dir, wo mein Raumschiff steht. Komm mit auf einen besseren Planet. Unsere Frauen sind die schönsten. Du denkst vielleicht, Ägypt, ich kann's verstehen. Aber eure sind verblödet. Unsere sind stark, tragen uns nach Hause. 4 Arme, eure kommunizieren ohne Pause. Alles dreht sich hier ums nackte Überleben. Ja, wir tragen keine Kleidung, bei uns darf man alles sehen. Haben 4 Monde auf einem steten Freizeitpark. Unsere Drogen, galaktische Auswahl. Die Polizei schießt ohne zu fragen, sie wissen. Wir fangen die Kugeln ab mit unseren Tentakeln. Dir wird es hier ganz sicher gefunden. Auf meinem Planeten ist es schön. Komm doch mit mir, oder willst du weiterhin nur Sterne sehen? Ich nehm dich mit zu ihnen rauf in die Unendlichkeit. Dachtest du, ihr seid allein? Auf meinem Planeten ist es schön. Komm doch mit mir, oder willst du weiterhin nur Sterne sehen? Ich zeig dir gern den Weg, zeig dir, wo mein Raumschiff steht. Komm mit auf einen besseren Planet.